Kundgabe 6010. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.07.1954. Kirche Christi. Die Gemeinde Jesu Christi besteht aus allen Gläubigen, die in Jesus Christus ihren Erlöser sehen, die an ihn glauben als an den Sohn Gottes, der zur Erde herabstieg, um als Mensch das Sühneopfer darzubringen für die gesamte Menschheit, und die darum ihm nachfolgen wollen. Unter der Kirche Christi, die er selbst auf Erden gegründet hat, sind alle Tiefgläubigen zu verstehen. Alle, die ernsthaft danach streben, Tatchristen zu sein. Alle, die nicht nur Formchristen sind. Alle, die im lebendigen Glauben stehen und sich bewusst unter das Kreuz Christi stellen. Jesus Christus muss anerkannt werden von den Mitgliedern seiner Kirche. Und aus dieser Anerkennung erwächst diesen dann auch die Pflicht, nach seiner Lehre zu leben. Also bewusst ein Liebeleben zu führen, wie er selbst es den Menschen vorgelebt hat und dazu auffordert durch seinen Ruf: Folget mir nach. Wer diesem Ruf Folge leistet und ihn anerkennt, der gehört auch der Gemeinde an, die als Kirche Christi bezeichnet wird. Es ist dies die unsichtbare Kirche, die jedoch in jeder Konfession vertreten sein kann und auch vertreten ist, weil es überall Menschen gibt, die mit inniger Liebe an Jesus Christus glauben, die auch in Liebe aufgehen für ihre Mitmenschen, die rechte Christen genannt werden können, weil sie durch ihren Lebenswandel die Zugehörigkeit zu ihm beweisen, der sein Liebewirken auf Erden mit seinem Tod am Kreuz gekrönt hat. Diese Gemeinde besteht also überall, wo rechte Christen leben. Denn alle diese gehören in die Kirche Christi. Und wo nun zwei oder drei solcher Christen in seinem Namen zusammenkommen, da weilet er selbst mitten unter ihnen, der Gründer der Kirche Christi, und er erfüllet sie mit seinem Geist. Also werden auch die Gedanken und Worte derer recht sein und sogar mehr zu werten als das Wort eines Predigers, der noch kein lebendiger Vertreter der göttlichen Liebelehre ist, dessen Worte noch nicht das innere Leben verraten, den Geist, der Merkmal ist, der Mitglieder der Kirche Christi. Und dieser Geist wird sich immer äußern in der Weise, dass schlicht und klar das Wort Gottes gepredigt und ausgelegt wird, was auch im kleinsten Kreise, in der natürlichsten Weise, in einfacher Unterhaltung geschehen kann, wo immer Mitglieder der Kirche Christi beisammen sind. Denn nichts Äußerliches bestätigt diese Mitgliedschaft, sondern allein der Liebegeist des Einzelnen, der zu Jesus Christus drängt, im lebendigen Glauben an ihn als Gottes Sohn und Erlöser der Welt, in dessen menschlicher Hülle sich Gott selbst verkörpert hat, um die Menschen zu erlösen von Sünde und Tod. Amen.